Grüß euch, ich bin's wieder, euer Louis Trenker, und heute erzähle ich euch die Geschichte vom Professor Eisenbart, ein Mann mit eisernem Willen und einem unbezwingbaren Drang nach Abenteuern. Er setzte seinen Fuß in den wilden Amazonas-Dschungel. Die Geschichten vergangener Entdecker und die Schönheit der unberührten Natur weckten in ihm ein unbändiges Verlangen nach Größe und Herausforderung. Professor Eisenbart, ihm sein Name hallte wieder wie Donnergrollen in den majestätischen Gipfeln der Alpen, und er spürte das Feuer der Leidenschaft in seinen Adern. Der Dschungel sollte seine Arena sein, in dem er seinen Traum von einer Opernaufführung zum Leben erwecken wollte. Ich, Louis Trenker, ich wollte die Klänge der Musik... Nee, Professor Eisenbart wollte die Klänge der Musik durch die undurchdringlichen Wälder hallen lassen und die Herzen der Menschen tief berühren. Sein Plan war so kühn wie eine Klettertour auf den gefährlichsten Felswänden. Professor Eisenbart träumte davon, ein mächtiges Dampfschiff über einen Berg zu tragen, er als Leichtmatrose, um zwei Flüsse zu verbinden und den Reichtum des Amazonas zu erobern. Sein Ruf nach Ruhm und Erfolg war so laut wie der Klang einer Lawine, die Hänge hinabdonnert. Mit einer tapferen Truppe von Abenteurern und Draufgängern brach Professor Eisenbart auf in die unerforschten Tiefen des Dschungels. Er kämpfte sich durch das dichte Unterholz, als wäre er ein mutiger Bergsteiger, der den gefährlichsten Gipfel erstürmt. Der Dschungel war sein Feind, doch Professor Eisenbart kannte keine Furcht. Er überwand wilde Bestien, zum Beispiel Gazellen und unbarmherzige Naturgewalten, während er sich unaufhaltsam dem Berg näherte, der sein Ziel und seine Herausforderung darstellte. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, die steilen Felsen und reißenden Flüsse, die versuchten natürlich, ihn aufzuhalten, doch der unbezwingbare Geist von Professor Eisenbart trieb ihn stetig voran. Unendlich erreichte er den Fuß des Berges und betrachtete die majestätischen Gipfel, die seinen Traum von Größe und Ruhm von der Realität trennte. Die Herausforderung war gewaltig, doch Professor Eisenbart war bereit, sich seinen Ängsten zu stellen und über seine Grenzen hinauszugehen. Mit Seilen und Winden und pure Entschlossenheit wagte er den gefährlichen Aufstieg. Er war ja nur Leichtmatrose und wollte nun das Schiff über den Berg hinüber wandern. Jeder Schritt war ein Tanz auf einem schmalen Grat zwischen Leben und Tod, doch Hartmuts Entschlossenheit kannte keine Grenzen. Er kämpfte sich durch eisige Stürme im Amazonas und tobende Fluten, als wäre er dazu geboren, gegen die Naturgewalten anzutreten. Endlich gelangte er mit seinem stolzen Schiff auf den Gipfel des Berges. Der Moment der Erfüllung erfüllte seine Seele mit einem berauschenden Gefühl der Freiheit und des Triumphs. Die Mannschaft brach in Jubel aus, als ob wir den höchsten Gipfel der Alpen bezwungen hätten. Professor Eisenbart fühlte sich wie ein wahrer Eroberer des Unmöglichen. Die Geschichte der den Amazonas über den Berg trug, verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch den Dschungel. Die Menschen verehrten Professor Eisenbart als wahren Helden, der dem Ruf seines Herzens folgte und gegen alle Widrigkeiten kämpfte. Sein Name wurde zum Synonym für den unbeugsamen Geist und den unerschütterlichen Willen des menschlichen Abenteurers. Doch Professor Eisenbart ruhte sich nicht auf meinen Lorbeeren aus. Sein Herz brannte weiterhin vor Leidenschaft und Abenteuerlust. Er segelte auf den reißenden Flüssen des Amazonas, immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen und unentdeckten Texten aus der Metropolregion. Die Geschichte von Fitzcarraldo lebt weiter in den Herzen derjenigen, die den Mut haben, ihren eigenen Weg zu gehen und ihre Träume zu verwirklichen. Sie erinnert uns daran, dass wir die Schöpfer unserer Schöpferinnen, muss es heißen, unseres eigenen Schicksals sind und dass wir durch Entschlossenheit und Überwindung von Hindernissen, zum Beispiel Bergen, Berge versetzen können. So endet die Geschichte von Fitzcarraldo, dem Eroberer des Eisenbart, dem Eroberer des Dschungels, mit einem Blick in die Weite des Amazonas. Möge seine Geschichte inspirierend sein für viele junge JungautorInnen und den Funken des Abenteuergeistes in den Herzen anderer jungen Matrosinnen entfachen. Die Welt wartet darauf, von tapferen Seelen entdeckt zu werden, die bereit sind, über ihre Grenzen hinauszugehen und das Unmögliche zu erreichen. Liebe Grüße vom. Ich bin momentan auf dem Matterhorn mit meinem Schiff. Ihr, euer Luis Trenker.